Also dann darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen zum Vortrag Bedrohte Ordnung. Es ist ein Vortrag, der stattfindet im Rahmen der Ausstellung zur Polizeigewalt, die stattfindet seit letzten Mittwoch bis morgen noch und wird organisiert und wurde organisiert von der Gruppe Level Up hier aus Tübingen. Dann haben wir heute Abend hier unseren Referenten Per Heinelt. Er ist Journalist und Politologe und schreibt unter anderem Artikel für die Konkret-Zeitschrift. Referieren wird er heute Abend über das Thema Sicherheitsforschung. Und er hat mich gebeten, zu sagen, dass Fragen bitte erst am Ende des Vortrages zu stellen. Da wollte ich jetzt auch noch so sagen, dass wenn es in der Diskussion kommt, dass ich gerne eine Redeliste einführen würde, wenn es für alle in Ordnung ist. Und tut mir jetzt ein bisschen leid wegen dem kleinen Raum, da gab es ein Missverständnis. aber ich denke, das geht auch so ganz gut hin. Dann möchte ich noch anmerken, dass wir den Vortrag aufzeichnen werden. Wenn da irgendjemand ein Problem damit haben sollte, dann bitte ich die Personen dann sich kenntlich zu machen. Okay, dann übergebe ich das Wort an Per Heinelt. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. 279 Millionen Euro hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach eigenen Angaben in den Jahren 2007 bis 2012 für sogenannte zivile Sicherheitsforschung aufgewendet, also für die Entwicklung von Repressions- und Überwachungstechnik. Der Weltmarkt für Sicherheitstechnik wird auf mehrere hundert Milliarden Euro geschätzt. Ich denke schon, aus diesen nackten Zahlen spricht ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis der gesellschaftlichen Eliten in Zeiten von Krisen und Kriegen, ebenso wie ein starkes ökonomisches Interesse der auf diesem Sektor tätigen Unternehmen, also insbesondere der Rüstungsindustrie. Das sieht auch die Bundesregierung so. Deswegen ordnet sie diese zivile Sicherheitsforschung, die sogenannte zivile Sicherheitsforschung, auch in ihre sogenannte High-Tech-Strategie für Deutschland ein, die dezidiertes Ziel verfolgt. Ich zitiere aus dem zugehörigen Rahmenprogramm der Bundesregierung: die internationale Vorreiterstellung deutscher Anbieter ziviler Sicherheitsprodukte und Technologien langfristig auszubauen. Ich habe mein Referat in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werde ich was erzählen zum Thema Sicherheitsforschung in der BRD allgemein, und zwar anhand des besagten Rahmenprogramms der Bundesregierung. Im zweiten Teil werde ich auf die sogenannte sozialwissenschaftliche Begleitforschung eingehen, die unter dem Stichwort gesellschaftliche Aspekte der Sicherheitsforschung geführt wird. So viel vorweg. Versucht wird in diesem Zusammenhang, die durch den flächendeckenden Einsatz von Repressions- und Überwachungstechnik möglicherweise ausgelösten gesellschaftlichen Konflikte zu antizipieren und Akzeptanz, wie es dann immer so schön heißt, für den Einsatz von Überwachungs- und Repressionstechnik zu generieren. Im dritten Teil werde ich dann auf den Aspekt Gegnerforschung eingehen, der eben auch zum sozialwissenschaftlichen Bereich, zu der sogenannten sozialwissenschaftlichen Begleitforschung zählt. Hierbei, so viel auch schon mal vorweg, geht es zum einen um die Identifikation der Feinde der bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung, um die Analyse ihrer Motive und Strategien mit dem Ziel, sie besser bekämpfen zu können, am besten präventiv. Damit komme ich zum ersten Teil meines Referats. Sicherheitsforschung. Was ist Sicherheitsforschung? Vordergründig heißt es dann immer, etwa im besagten Rahmenprogramm der Bundesregierung, diese diene der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ganz allgemein. Wessen Sicherheit sie denn tatsächlich dient, wird schon deutlich, wenn man sich die einzelnen Forschungsfelder genauer anguckt. Da geht es dann nämlich um den Schutz sogenannter kritischer Infrastruktur, also um den Schutz von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung, Handels-, Transport-, Logistik- und Telekommunikationskonzerne, Versicherungen und Banken. Oder wenn sich Forschung dann dezidiert befasst mit der, wie es so schön heißt, Sicherung von Warenketten oder auch ganz allgemein der Sicherung der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang geht es dann natürlich darum, die Rettungs- und Repressionsdienste und Behörden mit dem bestmöglichen Gerät und Material auszustatten. Für jedes dieser Felder, dieser Forschungsfelder, also Schutz kritischer Infrastruktur, Sicherung der Warenketten respektive der Wirtschaft, Ausstattung der Rettungs- und Repressionskräfte mit dem bestmöglichen Gerät und Material, möchte ich euch ein Beispiel geben. So hat zum Beispiel die Fraunhofer Gesellschaft gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben ein Projekt realisiert mit dem schönen Titel Aqua Biotox. Dabei geht es um ein, wie es heißt, online-fähiges Testverfahren zur frühzeitigen Erkennung von Kontaminationen des Trinkwassers. Warum das gemacht wird, wird auch gesagt. Da heißt es dann nämlich, dass großstädtische Wassernetze ein potenzielles Terrorangriffsziel par excellence sein. Des Weiteren zum Thema Sicherung der Warenketten, Sicherung der Wirtschaft, auch ein Exempel, das Projekt Silebat, das zurzeit auch noch läuft. Silebat steht für Sicherstellung der Futter- und Lebensmittelwarenkette bei bio- und agroterroristischen Schadenslagen. Beteiligt ist das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und diesem nachgeordnete Forschungsinstitute. Des Weiteren die Universitäten Universität Bonn, die FU Berlin und, wie sollte es anders sein, diverse Spitzenverbände der deutschen Fleischwirtschaft respektive der deutschen Fleischindustrie sowie, last but not least, das Bundeskriminalamt. Und worum es da geht, das möchte ich euch kurz zur Kenntnis bringen. Ich zitiere, im Projekt Silebat werden Lösungsansätze erarbeitet, um im Fall einer entsprechenden bio- oder agroterroristischen Schadenslage eine sichere Lebensmittel zu gewährleisten. Dabei geht es vorrangig darum, die Funktionsfähigkeit der betroffenen Lebensmittelwarenkette wiederherzustellen. Entwickelt werden Lösungsansätze zur Prävention, Früherkennung und zur Schadensbegrenzung. Im Projekt werden bio- und agroterroristische Schadenslagen untersucht, die direkt über die Kontamination von Lebensmitteln oder indirekt über die Infektion von Nutztieren die Gesundheit der Bevölkerung gefährden. Die Infektion über Nutztiere könnte zum Beispiel durch eine absichtliche Kontamination von landwirtschaftlichen Produkten in der Futtermittelherstellung erfolgen. Als exemplarisches Szenario wird ein Angriff auf die Warenkette Rind betrachtet. Die Warenkette Rind beginnt beim Transport von Futtermittelkomponenten und führt über die Herstellung von Futtermitteln, die Aufzucht der Tiere, die Schlachtung und Verarbeitung bis zum Vertrieb fertiger Fleisch- und Milchprodukte im Einzelhandel. Im Falle eines bio- oder agroterroristischen Anschlags auf diese Warenkette wäre es notwendig, alle Bereiche der Warenkette in die Schadensanalysen und Handlungsoptionen einzubeziehen. Entsprechend stehen Themen wie zum Beispiel die Überlebensfähigkeit von Mikroorganismen, die Effektivität der Nachweisverfahren, Verfahren zur Probenaufbereitung und Dekontamination, Umgangsvorschriften oder die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen im Fokus der Forschungsaktivitäten. Darüber hinaus werden computerbasierte Verfahren zur Analyse von Warenströmen und zur Bewertung von Risiken und Krisenmanagementoptionen entwickelt, wie etwa Kosten-Nutzen-Analysen. Ziel ist es zudem, alle im Projekt entwickelten Daten und Konzepte den Akteuren im Bedarfsfall über eine speziell ausgearbeitete und gesicherte Informationsplattform zugänglich zu machen. Parallel wird ein Übungs- und Schulungskonzept für länderübergreifende Übungen erarbeitet und exemplarisch umgesetzt. Und genau das hat letzte Woche stattgefunden unter dem Titel LÜKEX, länderübergreifendes Krisenmanagement Exercise, wo genau dieses Szenario durchgespielt wurde. Beteiligt waren besagtes Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, ebenso wie das Bundesverteidigungsministerium und diesem nachgeordnete Behörden, also auch die Bundeswehr selbstverständlich, Geheimdienste, Polizeidienststellen. Und hier wurde, wie gesagt, genau dieses Szenario durchgespielt. Es ging darum, dass also, wie es hieß, eine politisch motivierte terroristische Gruppe mit Krankheitserreger Lebensmittel kontaminiert. Und wie gesagt, dann wurde trainiert, was in einem solchen Fall zu passieren hat. Von der Sicherstellung der Warenkette bis zur, sozusagen bis zur Verfolgung der Täter. Drittes Beispiel zum Thema Ausstattung von Rettungs- und Repressionskräften mit bestmöglichem Material und Gerät. Auch zwei Projekte, die eng miteinander verknüpft sind und die unter den Titeln Air Shield bzw. Abigail laufen. Beteiligt sind hier die TU Dortmund, die TU Berlin, die Universitäten in Siegen und Paderborn und das Unternehmen Microdrones. Air Shield steht für Airborne Remote Sensing for Hazard Inspection by Network Enabled Lightweight Drones. Das Ziel besteht bei diesem Projekt darin, wie es heißt, autonom agierende Flugroboter sowohl zur Erkundung von Schadenslagen als auch zur Gefahrenprognose und Abwehr einzusetzen. Bei Abigail steht für Avionic Digital Service Platform, geht es, wie es heißt, um die Entwicklung eines Aufklärungssystems, bei dem, ich zitiere, ein mit 3D-Kameras ausgestatteter Schwarm von Flugrobotern hochpräzise Bilder einer großflächigen Region erfasst und über ein Hochleistungsfunknetz an ein System überträgt, welches eine virtuelle Welt in quasi Echtzeit erstellt. Eingesetzt werden soll dieses System, wie es heißt, überall dort, wo große Menschenmengen zusammenkommen oder Großschadenslagen auftreten. Ja, hier wird an mehreren Punkten schon deutlich, dass sich im Rahmen dieser sogenannten zivilen Sicherheitsforschung die Grenze zwischen zivilen und militärischen Anwendungen respektive Nutzungen auflöst. So wirbt zum Beispiel das besagte Unternehmen Microdrones, die pro Jahr etwa 100 sogenannte Mini-Drohnen herstellen, mit dem Claim, dass sich ihre Drohnen hervorragend für, wie sie schreiben, Überwachungs- und Inspektionsaufgaben eignen und damit geeignet seien, nicht nur für Feuerwehren und Rettungsdienste, sondern, wie sie schreiben, für Grenzschutz, Polizei, Sondereinheiten, Armee. Die Beteiligung der Bundeswehr an dem Zivilschutzmanöver Lükex hatte ich schon erwähnt. Die Fraunhofer Gesellschaft, die ich ja ebenfalls schon angesprochen hatte, unterteilt auch gar nicht mehr zwischen ziviler Sicherheitsforschung und sogenannter Verteidigungsforschung, sondern die Fraunhofer Gesellschaft hat beide Bereiche schon in einen Forschungsverbund integriert, den Forschungsverbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung. Federführend hier ist das Freiburger Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik, das sogenannte Ernst-Mach-Institut. Das Ernst-Mach-Institut beschäftigt sich nach eigener Aussage mit den Bereichen Schutz und Wirkung. Bei Kurzzeitdynamik geht es um Explosionen, also es geht um den Schutz vor Explosionen und darum, eine möglichst gute Explosionswirkung zu erzielen. So hat zum Beispiel eben dieses Institut im April dieses Jahres in Freiburg einen sogenannten internationalen Ballistikkongress durchgeführt, wo dann so schöne Themen besprochen wurden wie die Entwicklung innovativer Spreng- und Gefechtsköpfe. Übergeordnete Ziele der Sicherheitsforschung sind im Wesentlichen zwei. Zum einen die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Betriebes, sogenannte Business Continuity, und die Herstellung einer gesamtgesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe aller Art. Das firmiert dann meist unter dem Begriff Resilienz. Zu beidem zu beidem ein, versuche ich euch mal einen plastischen Eindruck zu geben, was da so vor sich geht. Zum Thema Business Continuity zunächst. Business Continuity ist ein ganz zentraler Punkt in der sogenannten betrieblichen Pandemieplanung. Um die Freisetzung von Krankheitskeimen hatte ich ja schon gesprochen. Und wie man eben dann in einem solchen Fall die Business Continuity aufrechterhält, das beschreibt zum Beispiel das Handbuch Betriebliche Pandemieplanung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das sind diejenigen, die die besagte Lükex-Übung auch regelmäßig organisieren und durchführen, beziehungsweise dafür verantwortlich zeichnen. Und im Handbuch Betriebliche Pandemieplanung des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz heißt es dann, dass die primären Ziele bei der Prävention und Abwehr massenhafter Infektionserkrankungen, wie Sie schreiben, darin bestehen, zum einen, wie es heißt, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten und zum anderen den Schaden für die Volkswirtschaft möglichst zu beschränken. Integraler Bestandteil eines jeden betrieblichen Pandemieplans, heißt es dann weiter, müsse daher eine von den Firmenleitungen vorzunehmende Festlegung derjenigen Bereiche und Prozesse sein, die, wie es heißt, ohne Unterbrechung weitergehen müssen oder höchstens für kurze Zeit unterbrochen werden können. Dann äußert sich das besagte Handbuch Betriebliche Pandemieplanung auch zu den Beschäftigten der jeweiligen Unternehmen. Und sie sagen dazu, dass natürlich die Beschäftigten eine Pandemie als, wie sie schreiben, subjektiv als gefährlich empfinden können, da sie ja verbunden sei, wie sie sagen, mit der Gefahr einer schweren Erkrankung oder des Todes. Jedoch sei umgekehrt natürlich die Geschäftsleistung auf die Fortführung der Betriebsprozesse, also die besagte Business Continuity, angewiesen und damit auf die Leistungsbereitschaft der Belegschaft. Empfohlen wird deshalb, die Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie sich, wie es heißt, an ihren Arbeitsplätzen auch in Gefahrensituationen für die Belange des Betriebs einsetzen und ihnen das Bewusstsein zu vermitteln, wie das BBK schreibt, einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Firma beizutragen und darüber hinaus auch etwas für die Gesellschaft zu leisten. Und damit wären wir dann gleich bei dem Punkt gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit respektive Resilienz. Walter Perron, der das an der Universität Freiburg angesiedelte Zentrum for Security and Society leitet, das im Übrigen eng mit dem besagten Ballistik-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft zusammenarbeitet, der definiert in einem Aufsatz Resilienz wie folgt. Resilienz sei, so schreibt er, die Vorbereitung der Gesellschaft auf Schadensereignisse, damit sie diese möglichst schnell wegstecken und zum normalen Leben zurückkehren kann. Im Hinblick auf die Sicherheit einer Gesellschaft bedeutet dies seiner Ansicht nach, dass diese und ihre wesentlichen Systeme so organisiert werden müssen, dass Schadensereignisse möglichst geringe Wirkung entfalten. Und weiter. Eine erste wesentliche Erkenntnis ist, dass Resilienz nicht von oben verordnet werden kann, sondern auf das Engagement und aktive Mitwirken der Bürger angewiesen ist. Resilienz ist nicht durch einen starken Staat, sondern nur durch die Bürgergesellschaft selbst zu erreichen. Insbesondere spielt die Solidarität der Bürger eine wichtige Rolle. Der Einzelne muss sich zugunsten des Gemeinwohls stärker engagieren, unter Umständen auch Opfer bringen. Ja, und wie sich dann die Fraunhofer-Gesellschaft etwa die resiliente Gesellschaft und insbesondere die resiliente Stadt der Zukunft vorstellt, das möchte ich euch nicht vorenthalten, denn unter dem Thema Morgenstadt hat die Fraunhofer-Gesellschaft ein entsprechendes Konzept entwickelt. Ich zitiere. Sicherheit im öffentlichen Alltag ist für die Bürger von Morgenstadt eine Selbstverständlichkeit. Sie genießen dadurch völlige Freiheit, Kinder spielen auf den belebten Plätzen, Bahnhöfe und Flughäfen sind als multifunktionale Gebäudekomplexe Teil des öffentlichen Lebens Und auch bei Dunkelheit sind die Parks und Wege der Stadt stark belebt. Die öffentliche Sicherheit Morgenstadts liegt dabei nicht allein in den Händen der Ordnungshüter. Jeder einzelne Bürger ist Teil eines umfassenden Konzeptes zur Resilienz gegenüber vielfältigen Sicherheitsrisiken. Dieses Resilienzkonzept ermöglicht der Stadt außerdem ein integriertes Risikomanagement, um jederzeit auf gefährliche Situationen vorbereitet zu sein. Das System verbindet vorberechnete Szenarien mit Echtzeitinformationen und stellt so jederzeit die Gefahrenlage im gesamten Stadtgebiet dar. Mögliche Auswirkungen von akuten Gefahren, extreme Naturereignisse, Terrorismus und Ähnliches können in kürzester Zeit mit den für das ganze Stadtgebiet verfügbaren Risikoanalyse-Tools berechnet werden. Diese Risikoanalyse-Tools sind bereits in den Planungsprozess der Stadtplaner eingebunden und führen bei jedem Planungsschritt respektive der Umgestaltung eines Stadtquartiers tausende von Risikosimulationen durch und geben dem Planer wertvolle Hinweise zu den Auswirkungen seiner Planung auf das Sicherheitslevel der Stadt. In die Bauwerke eingebettete energieautarke Funksensornetze überwachen zu jeder Zeit den Zustand der Gebäude und schlagen Alarm, wenn Gefahr droht. Ich kann mir die Bemerkung jetzt nicht verkneifen, dass, glaube ich, nur derjenige in Morgenstadt leben möchte, der George Orwells 1984 für ein gelungenes Stück Erbauungsliteratur hält. Damit komme ich zum zweiten Teil meines Referats, zu der sogenannten sozialwissenschaftlichen Begleitforschung im Rahmen der sogenannten zivilen Sicherheitsforschung. Ziele, die übergeordneten Ziele sind, wie ich schon gesagt habe, es geht darum, gesellschaftliche Konflikte, die durch den Einsatz von Repressions- und Überwachungstechnik ausgelöst werden könnten, zu antizipieren und Akzeptanz für eben besagten flächendeckenden Einsatz von Repressions- und Überwachungstechnik zu generieren. Paradigmatisch hierfür oder als paradigmatisch hierfür kann man einen Dialog nehmen, den Herr Thoma, Klaus Thoma, Chef des besagten Freiburger Fraunhofer Instituts für Kurzzeitdynamik, mit besagtem Chef des Centers for Security and Society an der Uni Freiburg, Herrn Perron, mal in der Badischen Zeitung führte, und zwar zum Thema Nacktscanner, was damals in den Medien ziemlich breit verhackstückt wurde. Und da sagte Herr Thoma, ja, eine prima Technik, wie er formulierte, sei fast kaputt gemacht worden, weil sie von der Öffentlichkeit nicht akzeptiert worden sei. Worauf dann Herr Perron sekundierte und sagte, naja, wir könnten einen Nacktscanner an der Uni Freiburg aufstellen, die Studenten durchlaufen lassen und mal gucken, wie sie reagieren. In Tübingen, damit komme ich jetzt hier in dieses schöne Unistädtchen, in Tübingen ist das ja bereits mehr oder minder realisiert, denn hier verfügt ja, wie ich mir kürzlich anlesen durfte, das Internationale Zentrum für Ethik in den Wissenschaften bereits über einen Körperscanner in seinem Forschungsbereich Sicherheitsethik. Die Leitung dieses Forschungsbereichs liegt bei Regina Amicht-Quinn, die, wie sie schreibt, etliche Funktionen innerhalb der staatlich geförderten sogenannten zivilen Sicherheitsforschung einnimmt. So ist sie zum Beispiel Mitglied des wissenschaftlichen Programmausschusses Sicherheitsforschung innerhalb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie ist Mitglied des Fachdialogs der gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen des Sicherheitsforschungsprogramms. Und sie ist Mitglied der sogenannten Schutzkommission der BRD, die vom Innenministerium, vom Bundesinnenministerium eingerichtet wurde und sowohl selbiges als auch die Innenministerkonferenz in Fragen der Sicherheitsforschung berät. Und dabei befasst sich die Schutzkommission, wie sie selber schreibt, überwiegend mit Fragestellungen zur Prävention und Bewältigung von Großschadenslagen, die etwa durch Naturkatastrophen, den internationalen Terrorismus infolge der Verletzlichkeit und Vernetzung kritischer Infrastrukturen oder durch Pandemien ausgelöst werden können. Ja, zwei Projekte aus dem Bereich Sicherheitsethik möchte ich euch kurz vorstellen. Da wäre zum einen das Projekt Theben respektive Kreta. Theben steht für Terahertz-Detektionssysteme, ethische Begleitung, Evaluation und Normenfindung. Kreta steht für Körperscanner, Reflexion der Ethik auf Technik und Anwendungskonzepte. Und das Projekt, heißt es hier in einer Selbstdarstellung, wird die Technologie dort, also die Technologie des Körper- oder Nacktscanners, wird die Technologie dort, wo sie auf den Menschen angewandt wird, in ihrer Entwicklung kritisch reflektieren, Implementierungsszenarien entwickeln und evaluieren, Anwendungsempfehlungen ausarbeiten, gesellschaftliche Konzepte von Sicherheit im Zusammenhang mit Sicherheitstechnologien analysieren und bewerten und schließlich auch Politik und Forschungsberatung anbieten. Letztlich das Ziel ist dann die Entwicklung, wie es hier heißt, einer Handreichung zur Erstorientierung für Forschungspolitik, Anwender, Betroffene und den gesellschaftlichen Diskurs. Ganz ähnlich ausgerichtet ist auch das Projekt MOVIT, das dort am IZEW angesiedelt ist. MOVIT steht für Mustererkennung und Videotracking. Es handelt sich also dabei um intelligente Videoüberwachungssysteme zur Detektion abnormen Verhaltens. Also man geht davon aus, dass sich etwa Attentäter irgendwie normwidrig verhalten und über ein intelligentes Videoüberwachungssystem erfasst werden können. Das gilt aber, wie gesagt, jetzt nicht nur für potenzielle Attentäter, sondern es gilt natürlich genauso auch für Menschengruppen. Das heißt, man verspricht sich also auch Erkenntnisse darüber die Detektion abnormen Verhaltens, Erkenntnisse darüber, wie im Rahmen der sogenannten Crowd and Riot Control widerständigen, aufmüpfigen Menschengruppen umgegangen werden kann. Und dazu heißt es jetzt in einer Selbstdarstellung des IZEW im Rahmen von MOVIT werden erstens mögliche Einsatzszenarien kritisch reflektiert, zweitens eventuelle Konflikte beschrieben, drittens Lösungen angeboten und viertens Kriterien entwickelt, ob und wie sogenannte intelligente Videoüberwachungssysteme psychologisch, gesellschaftlich und ethisch vertretbar sowie rechtskonform entwickelt und selbstverständlich eingesetzt werden können. Auch hier wird deutlich, dass sich die Grenze zwischen zivilen und militärischen Anwendungen respektive Nutzung zunehmend auflöst. Denn auch Frau Amicht-Quinn weiß, wie sie in einem Aufsatz schreibt, ich zitiere, ein Körperscanner am Flughafen unterscheidet sich nicht wesentlich von einem Körperscanner am Eingang eines Feldlagers. Wo sie recht hat, hat sie recht. Für die Auflösung eben dieser Grenze zwischen zivilen und militärischen Anwendungen möchte ich euch noch drei Beispiele geben, die sich ebenfalls in dem Programm der Bundesregierung, in dem sozialwissenschaftlichen Begleitprogramm der Bundesregierung zur zivilen Sicherheitsforschung finden. Da wäre zum einen das Projekt SIRA. SIRA steht für Sicherheit im öffentlichen Raum. Die Koordination dafür liegt bei der Universität der Bundeswehr in München. Partner sind zwei Fraunhofer-Institute, die natürlich selbstverständlich Teil des besagten Fraunhofer-Verbundes Verteidigungs- und Sicherheitsforschung sind. Worum es dabei geht, ich zitiere aus der Projektbeschreibung. Im Projekt SIRA werden zum einen Maßnahmen bei der Sicherheitskontrolle im Personenluftverkehr untersucht, zum anderen die Erhebung und Speicherung von persönlichen Daten zur Erhöhung der Sicherheit. Individuelle Erfahrungen, das persönliche Rechtsempfinden und soziokulturelle Faktoren spielen eine Rolle bei der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen. Im Projekt SIRA wird zusätzlich der technologische Einfluss untersucht. Ziel ist es, alle beeinflussenden Faktoren zu identifizieren und einen Leitfaden zur Optimierung von Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz zu erstellen. Dafür wird von den Verbundpartnern ein wissenschaftliches Modell zur Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet. Die persönlichen Empfindungen von zum Beispiel Flugreisenden bei Sicherheitskontrollen werden in Interviews erfasst und fließen in dieses Modell ein. Auf dieser Grundlage wird eine Bewertungsmethodik entwickelt, die eine Einschätzung der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen erlaubt. Der Datenschutz wird dabei ebenso betrachtet wie die Vorbildfunktion von Personen des öffentlichen Lebens. Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive untersucht das Vorhaben Anforderungen, die sich aus Persönlichkeitsrechten und Maßnahmen zur Gewährleistung der Luftverkehrssicherheit ableiten und erarbeitet geeignete Lösungsvorschläge. Zweites Beispiel für die Auflösung der Grenzen zwischen militärischen und sogenannten zivilen Anwendungen, das Projekt RIKOV, auch dieses aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Rahmenprogramm der Bundesregierung. RIKOV steht für Risikomanagement bei terroristischen Bedrohungen des schienengebundenen Personenverkehrs. Die Koordination liegt wiederum bei der Universität der Bundeswehr in München und diesmal sind die Projektpartner oder ist der wesentliche Projektpartner die Rüstungssparte des EADS-Konzerns mit dem schönen Namen Cassidian. Hier geht es um Folgendes, ich zitiere, am Beispiel des schienengebundenen Personenverkehrs soll gezeigt werden, wie kritische Infrastrukturen durch ein ganzheitliches Risikomanagement besser vor terroristischen Anschlägen geschützt werden können. Dieses Risikomanagement zielt darauf ab, im Spannungsfeld zwischen dem technisch und organisatorisch maximal Erreichbaren, dem wirtschaftlich Sinnvollen und dem juristisch Zulässigen eine unter gesellschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten akzeptable Lösung für ein ausgewogenes Konzept von Sicherheit und Freiheit zu entwickeln, das sowohl die Prävention als auch die Gefahrenabwehr umfasst. Das Risikomanagementsystem wird die kritische Infrastruktur des schienengebundenen Personenverkehrs erstmalig in seiner ganzen Komplexität erfassen, Risiken und Bedrohungen identifizieren und maßgeschneiderte Sicherheitsmaßnahmen zusammenstellen. Das System wird nach Abschluss des Verfahrens durch den Industriepartner, also EADS Cassidian, zu einem marktreifen Produkt weiterentwickelt. Drittes Projekt, Resilient Tech, steht für Resilience by Design, Strategie für die technologischen Zukunftsthemen. Beteiligt hier, wie gesagt, besagt das Freiburger Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik, die sich ansonsten, wie gesagt, mit Schutz und Wirkung befassen. Schutz vor Waffen und Waffenwirkung. In diesem Projekt heißt es hier in der Selbstdarstellung, in diesem Projekt wird ein umfassendes Resilienzkonzept, insbesondere für den Schutz kritischer Infrastrukturen, erarbeitet und mit technischen, organisatorischen, institutionellen und gesellschaftlichen Fragestellungen verknüpft. Dazu werden ausgewählte Zukunftsszenarien innerhalb sicherheitsrelevanter Themenfelder in Bezug auf Resilienzaspekte überprüft und hinsichtlich möglicher Rückwirkungen auf die künftige Sicherheitsarchitektur in der Interaktion zwischen Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Bürger bewertet. Es werden Handlungsempfehlungen erarbeitet, die Entscheidern in Wirtschaft und Politik Wege in eine resiliente Gesellschaft sowie zukünftige Forschungsschwerpunkte aufzeigen sollen. Damit komme ich zum dritten Teil meines Vortrags. Denn eben in dem besagten Rahmenprogramm findet sich dann auch im besagten sozialwissenschaftlichen Rahmenprogramm zur sogenannten zivilen Sicherheitsforschung findet sich dann auch gleich ein Projekt zu dem, was ich, wie gesagt, Gegnerforschung nenne. Das Projekt trägt den Titel Terras Index. Terras Index steht für Terrorismus und Radikalisierung, Indikatoren für externe Einflussfaktoren. Durchgeführt wird das Projekt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Und über das Forschungsdesign heißt es in einer Selbstdarstellung, ich zitiere, Terras Index befasst sich mit der Frage, inwieweit externe Konflikte und außenpolitisches Handeln der Bundesrepublik Deutschland sowie dessen Darstellung in den Medien Rückwirkungen auf islamistische Radikalisierungsprozesse in Deutschland zeigen. Neben der Untersuchung der Anfälligkeit insbesondere junger Menschen auf radikale Botschaften wird der Einfluss externer Gewaltkonflikte auf islamistische Radikalisierungstendenzen in Deutschland untersucht. Mit den Ergebnissen des arabischen Frühlings, die bisher hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Europa betrachtet wurden, bisher kaum hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Europa betrachtet wurden, gehen auch in Deutschland Radikalisierungsprozesse einher, die ergänzend untersucht werden. Die erarbeiteten Indikatoren zur Beschreibung von Radikalisierungsprozessen werden Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt. Ebenso wie politischen Entscheidungsträgern und Akteuren der inneren Sicherheit. Ja, der Ausgangspunkt von Terras Index ist, den Ausgangspunkt von Terras Index bildet die Annahme, dass, wie es in einem Vortrag eines Mitarbeiters der IFSH zum Thema heißt, bildet die Annahme, dass, ich zitiere, bewaffnete Interventionen europäischer Staaten zu terroristischen Aktivitäten in Europa führen. Beobachtungsgegenstand sind oder erfasst werden soll dieser Einfluss von externen Konflikten, wie es heißt, mit deutscher Beteiligung, erfasst werden soll dieser Einfluss auf drei soziale Milieus. Es geht um Terroristen, Islamisten und sogenannte vulnerable Jugendliche, also für den radikalen Diskurs anfällige Jugendliche, sowie auch den radikalen Diskurs allgemein. Die Methode, die dabei angewandt wird, also wie jetzt dieser Einfluss deutscher bewaffneter Interventionen auf Radikalisierungsprozesse untersucht werden soll, ist folgende. Zum einen wird über Terroristen und Islamisten eine Datenbank mit biografischen Daten, Motiven und Plots, Interviews und Gerichtsprotokollen angelegt. Die vulnerablen Jugendlichen, die sogenannten, werden befragt. Der breitere radikale Diskurs, wie es hier heißt, wird abgebildet durch Autobiografien, islamistische Webseiten und Interviews mit sogenannten Terrorismusexperten. Komplementär dazu wird eine Studie durchgeführt über sogenannte interne Radikalisierungsfaktoren. Damit ist gemeint die Radikalisierung durch gesellschaftliche Marginalisierung als Folge der deutschen Migrationspolitik. Und auf dieser Basis wurden dann auch schon einige Empfehlungen erarbeitet, die sich unter anderem in einem Interview, das die Projektleiterin Martenia Sirseludi gegeben hat, nachlesen lassen. Ich zitiere: Die Regierung muss zunächst einmal ihre Außenpolitik so kommunizieren und erklären, dass sich die Bevölkerung darin auch wiederfindet. Dazu muss die deutsche Politik erstmal wahrnehmen, dass die hiesige Bevölkerung zu einem gewissen Teil aus Muslimen besteht, deren Loyalität zur muslimischen Welt vielleicht höher ist als zu unseren traditionellen Verbündeten, dass ihnen ihre palästinensischen Glaubensbrüder und Schwestern vielleicht näher sind als unser Verbündeter Israel oder die ehemals säkularen arabischen Regime. Dabei, sagt Frau Sirseludi weiter, dürfe man sich natürlich nicht, ich zitiere, von irgendwelchen dschihadistischen Gruppierungen erpressen lassen. Sollte es im deutschen außen- und sicherheitspolitischen Interesse notwendig sein, sich an militärischen Interventionen zu beteiligen, so darf es kein Entscheidungskriterium sein, ob Dschihadisten dies befürworten oder nicht. Aber es gibt ein paar Punkte, anhand derer man die Wahrscheinlichkeit eines dschihadistischen Spillover-Effekts auf unsere Gesellschaften vorhersagen kann. Sogenannte Kollateralschäden spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wir müssen saubere Kriege führen. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, im asymmetrischen Kampf gegen den Terrorismus, wenn man mit einem illegitimen Gegner kämpft, sicher die Legalität zu halten. Wir kommen aber nicht drum herum, denn wir schaffen uns sonst mehr Feinde, als wir besiegen können. Die Tötung von Zivilisten sollte so weit wie möglich vermieden werden. Nicht nur, weil sie gegen Menschenrechte und geltendes Völkerrecht verstößt, sondern auch, weil die Dschihadisten dies sofort für ihre Propaganda zu nutzen wissen. Politische Radikalisierungsprozesse werden auch bei einem Projekt der Universität Frankfurt am Main beobachtet oder analysiert, das den schönen Titel trägt Widerstand, Guerilla, Terrorismus und sich mit den sogenannten transnationalen Eskalationsmechanismen gewaltsamer Dissidenz befasst. Das wird allerdings jetzt nicht vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert, sondern von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und zum Forschungsdesign heißt es hier in einer Selbstdarstellung, ich zitiere, gewaltsame Dissidenz unterliegt spezifischen Dynamiken. Weder die Rote Armee-Fraktion noch Al-Qaida, um nur zwei prominente Beispiele zu nennen, haben als Terrorgruppen angefangen, sondern sind schrittweise zu Terrorgruppen geworden. Dabei ist der Übergang von gewaltloser zu gewaltsamer Dissidenz fließend. Häufig lässt sich eine Entwicklung von politischem Widerstand über Guerillakriegführung bis zum Terrorismus beobachten. Dieser Prozess kann als eine doppelte Eskalation beschrieben werden. Als vertikale Eskalation, bei der die Gewaltmittel verschärft und zunehmend Regeln der Konfliktaustragung gebrochen werden. Und als horizontale Eskalation, wobei sich der geografische Aktionsradius der Gruppe erweitert. Das Projekt untersucht vergleichend anhand von historischen und aktuellen Fällen die Eskalationsmechanismen politischer Gewalt. Dabei steht die transnationale Kooperation nichtstaatlicher Gruppen im Zentrum. Ziel ist es, die Bedeutung transnationaler Kooperation für die strategischen Entscheidungen dissidenter Akteure und den Übergang von radikalem, aber gewaltlosem Widerstand zu immer gewaltsameren Formen politischer Dissidenz zu erklären, sowie die Mechanismen zu identifizieren, die zu einer Umkehr dieses Prozesses führen. Ganz ähnlich ausgerichtet ist ein Projekt, das die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin gemeinsam mit der Universität Luxemburg durchführt. Auch dieses wird nicht vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, sondern vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und zwar im Rahmen des Programms Initiative Demokratie stärken, das dem Ziel dient, wie es heißt, die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Phänomenen des Linksextremismus und des islamistischen Extremismus anzuregen und entsprechende Präventionskonzepte zu entwickeln. Und zu diesem Projekt heißt es in einer Selbstdarstellung, ich zitiere, also es geht da sowohl um das Forschungsdesign als auch um die Methode, ich zitiere, in dem Projekt werden soziale Bedingungen, biografische Verläufe, subjektive Bewältigungsmuster, Prozesse der sozialen und individuellen Identität, der Umgang mit Gewalt, Gruppenprozesse und politisches Engagement von Jugendlichen in neuen sozialen Bewegungen und linksaffinen Szenen untersucht. Die Analyse erfolgt auf der Grundlage von 40 problemzentrierten Interviews in ausgewählten Städten Ost- und Westdeutschlands. Begleitet wird die qualitative Studie von einer Online-Inhaltsanalyse der Kommunikation und Mobilisierung von zentralen Protestereignissen sowie der Bedeutung von Gewalt- und Eskalationsprozessen. Hintergrund dieses Forschungsprojekts dürften die Empfehlungen für einen, wie er schreibt, Empfehlungen für einen Forschungsbedarf sein, die der ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter Armin Fall Traugbar im Rahmen einer, wie er schreibt, Expertise für das Deutsche Jugendinstitut abgeliefert hat, die man eben auch auf der Website dieses ministeriellen Programms Initiative Demokratie stärken nachlesen kann. Und da hat Herr Fall Traugbar folgende Empfehlungen gegeben. Zitiere, erstens bedarf es der Erstellung von Studien über linksextremistisch motivierte Gewalttaten. Hierbei ging es nicht nur um die Auswertung einschlägiger Akten von Straftätern, sondern auch darüber hinausgehende qualitative Studien im Sinne eines multimethodischen Vorgehens. Zweitens bedarf es einer intensiven Erforschung der autonomen Szene. Beschränkt sich doch das bisherige Wissen weitgehend auf die Berichte der Sicherheitsbehörden von Polizei und Verfassungsschutz und die wissenschaftlichen Examensarbeiten von ehemaligen Anhängern oder Sympathisanten der Szene. Die sonstige Politik- und sozialwissenschaftliche Literatur stützt sich meist nur auf diesen Wissensfundus. Entsprechende Forschungen sollten hier interdisziplinär angelegt sein, das heißt, es ginge jeweils um die Perspektive der Bewegungs-, der Extremismus-, der Gewalt- und der Jugendforschung. Ein mögliches Problem für einschlägige Arbeiten könnte darin bestehen, dass sich die autonome Szene stark nach außen abschottet und sich ihre Repräsentanten auch gegenüber Wissenschaftlern wenig gesprächs- und kooperationsbereit zeigen. Gleichwohl könnten zumindest die Primärquellen aus der Szene von der Anschlagserklärung bis zur Buchpublikation ausgewertet werden. Darüber hinaus bietet sich hier eine Kooperation mit den Polizei- und Verfassungsschutzbehörden an. Drittens bedarf es einer differenzierten Gesamtdarstellung zum Linksextremismus, woraus sich in kritischer Auseinandersetzung der Bedarf an weiterer Forschung ergeben kann. sieht man dafür den Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Relevanz hinsichtlich der Wirkung einschlägiger Bestrebungen auch und gerade in Richtung von Jugendlichen als zentral an, dann sollte dabei ein erster Schwerpunkt im Bereich linksextremistischen Engagements in Protestbewegungen liegen. Eben dort gelingt es Akteuren aus diesem politischen Lager häufig, nicht nur Jugendliche für ihre extremistischen Bestrebungen zu mobilisieren. Die dabei genutzten Methoden verdienen besonders Interesse. Lassen sich daraus doch Präventionsmaßnahmen entwickeln. Darüber hinaus könnte durch einschlägige Forschungsarbeiten in diesem Bereich das öffentliche Bewusstsein dafür erhöht werden, dass Gesellschaftskritik mehr als nur legitim in einer offenen Gesellschaft ist, es dabei aber gleichwohl der Abgrenzung gegen extremistische Vereinnahmungen bedarf. Und selbstverständlich, gemäß dieser Empfehlungen und Anregungen, arbeitet natürlich das Projekt zwischen Gesellschaftskritik und Militanz eng mit den Repressionsbehörden zusammen, was schon in der Person des Projektleiters Wolfgang Kühnel von der Hochschule für Wirtschaft und Recht zum Ausdruck kommt. Kühnel erstellt nämlich operative Fallanalysen, wie er schreibt, im Auftrag des Bundeskriminalamts. Ja, ich denke, alle drei bis hierher vorgestellten Projekte der sogenannten Gegnerforschung haben ein klares Feindbild. Es geht um linke bzw. islamistische Extremisten und Terroristen, wobei das besondere Augenmerk auf sogenannten Vulnerablen, also dafür für eine radikale Kritik, Gesellschaftskritik, in welcher Form auch immer, anfällige Jugendliche liegt. Ja, dieses Feindbild, das erstmal jetzt so klar umrissen scheint, wird allerdings erweitert, stark erweitert, wenn man sich weitere Forschungsprojekte aus diesem Bereich anguckt. Damit komme ich nochmal zurück auf das Forschungsprojekt, auf das Radikalisierungsforschungsprojekt in Frankfurt, an der Universität Frankfurt. Das ist eingebettet in einen Forschungszusammenhang mit dem schönen Titel Internationale Dissidenz unter Leitung des Politologen, Frankfurter Politologen Christopher Dase. Und Dase definiert internationale Dissidenz als, wie er schreibt, radikale, mitunter gewaltsame Kritik globaler Herrschaft. Zu seinen Beobachtungsobjekten zählen von daher eben dann auch nicht nur Terroristen, Linksradikale, Islamisten, sondern ebenso, zitiere, also ebenso zu seinen Beobachtungsobjekten zählen ebenso, ich zitiere, Unruhen unter jugendlichen Einwanderern in französischen Banlieues, bürgerliche Proteste gegen technische Großprojekte, nationale Proteste gegen Sparpläne der Regierungen in Griechenland und Spanien, Aktionen internationaler Aktivisten bei G8-Gipfeln. Und analog zu dem ehemaligen Verfassungsschützer Pfarl Traugberg zieht er zwischen diesen genannten Phänomenen, wie er sagt, auch gleich eine Verbindung. Die verbindende Frage ist, wie er schreibt, wie Gewaltlose in gewaltsame Dissidenz übergeht und welche Möglichkeiten einer Rückkehr zu nicht gewaltsamem Widerstand es gibt. Dieser Forschungszusammenhang internationale Dissidenz wiederum ist eingebettet in den Frankfurter Exzellenzcluster Die Herausbildung normativer Ordnung, zu dem auch Herr Dase gehört, wen wundert's. Im Rahmen, erstmal zu diesem Exzellenzcluster, der analysiert, wie es in einer Selbstdarstellung heißt, den angeblich durch den globalen Klimawandel bedingten, wie er schreibt, Verteilungskämpfe um knapper werdende lebenswichtige Ressourcen sowie die sozialen und kulturellen Kämpfe, die für den Fall prognostiziert werden, dass, wie es heißt, die vorhersehbaren massenhaften Migrationen in die klimatisch günstigeren Zonen beginnen. Und da sieht man sich mit den Problemen konfrontiert, dass die Armutsbevölkerung des globalen Südens, wie es heißt, zahlreiche Erfahrungen von Ungerechtigkeit, von Missachtung und Demütigung gemacht habe, weshalb sie geneigt sei, ihre, wie es heißt, normativen Ansprüche gegen den Westen notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Also hier wird dann schon, also sehen wir dann schon auch nochmal eine weitere Erweiterung des Feindbilds. Abgesehen von allen möglichen widerständigen Bevölkerungsgruppen haben wir jetzt also auch noch die Armutsbevölkerung des globalen Südens im Allgemeinen und den sogenannten Armutsflüchtlingen im Besonderen dazu. Nochmals wird das Feindbild erweitert, wenn man sich dann anguckt, dass eben besagter Herr Daase wiederum ein Forschungsprojekt leitet, das wiederum aus dem Rahmenprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert wird, mit dem schönen Titel Sicherheitskultur im Wandel. Das beschäftigt sich unter anderem mit Fragen, wie es heißt, der Sicherheitskommunikation. Und die Begründung dafür, also warum man sich eben mit Sicherheitskommunikation befassen muss und was das ist, die wird auch in einer Selbstdarstellung gegeben. Da heißt es, da Informationen zwischen sicherheitspolitischen Akteuren und Bürgern ausschlaggebend für die Legitimität und die Effektivität politischer Entscheidungen sind, müssen komplexe sicherheitspolitische Inhalte in klare Botschaften verpackt werden. Dies gelte insbesondere für den, wie es heißt, Umgang mit Terrorismus, Pandemien, militärischen Auslandseinsätzen oder Migration. Zumal, wie ergänzt wird, vermehrt nichtstaatliche Gruppen und Initiativen auf eben diesen Kommunikationsprozess Einfluss nehmen, indem sie etwa zum Beispiel neue Medien nutzen. Hier kann man also sehen, hier sind wir dann endgültig bei einem Feindbildbegriff angekommen, der dem erweiterten Sicherheitsbegriff entspricht, wie er in hiesigen offiziellen militärpolitischen Dokumenten niedergelegt ist, also etwa zum Beispiel im Weißbuch deutsche Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr, in den verteidigungspolitischen Richtlinien oder auch in Grundsatzpapieren der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und als Bedrohungen gelten hier, analog eben dazu, was ich gerade ausgeführt habe, ich personalisiere das jetzt mal, als Bedrohungen gelten hier politische Extremisten und Terroristen, widerständige Bevölkerungsteile, Kriegsgegner, Migranten und ihre antirassistischen Unterstützer, ebenso wie die Träger von Infektionskrankheiten. Sprich, kurz und knapp, alle, die in irgendeiner Form geeignet scheinen, die Existenz respektive den Fortbestand der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu gefährden. Damit bin ich dann auch schon wieder in Tübingen, nämlich am Sonderforschungsbereich 923 bedrohte Ordnungen. Und als dieser 2011 im Mai eröffnet wurde, gab die Universität Tübingen eine Pressemitteilung heraus, in der heißt es, ich zitiere, Revolutionen, Krisen, Umbrüche und Katastrophen kennzeichnen unsere Zeit. Welche Ordnungen konnten dem Schock einer Katastrophe gut begegnen, welche nicht? Halten Sie Erfahrungen bereit, die uns nützlich sein können? Ja, und um das herauszufinden, beschäftigt man sich dann eben dort mit so illustren Themen wie Aufruhr oder Ordnungsversetzung. Aufruhr wird definiert als, ich zitiere, Aufruhr ist ein spontanes, mitunter explosives Geschehen. Es entsteht häufig aus nicht aufrührerischen Konflikt- oder Geselligkeitsformen, die plötzlich zu Gewalt eskalieren. Zum Beispiel einer friedlichen Demonstration, einem Streikposten, einem Fasnachtsumzug, einer Prozession. Unfriedliche Absichten, Gewaltandrohungen oder Gewaltausübungen gehören zum Aufruhr dazu. Friedliches Verhalten kann plötzlich in Gewalt umschlagen und zu einer Dynamik von Bedrohung und Eskalation führen. Aufruhr ist durch den Verlust sonst gültiger religiös-moralischer, politischer und sozialer Kontrollen wie sexueller Tabus, Gewaltverbote und Standesunterschiede gekennzeichnet. Er kommt ohne formelle Anführer aus und entwickelt seine eigene Dynamik aus dem Gruppenhandeln heraus. Zwar kann es ideelle oder praktische Anführer bzw. Anstifter geben, diese kontrollieren das Geschehen aber nicht. Sogar bestehende Institutionen wie Gangs, Zünfte, Betriebsräte und politische Parteien können in Situationen des Aufruhrs, wie etwa im August 2011 bei den London Riots, ihre Bedeutung verlieren. Und die epochenübergreifende Frage, die sich der Sonderforschungsbereich auf der Basis dieser Definition stellt, ist folgende, zitiere, unter welchen Bedingungen können bestimmte Formen der Devianz und des Aufbegehrens, die Teil sozialer Ordnungen sind oder jedenfalls mit den Mitteln der Ordnung domestiziert werden können, umschlagen in Aufruhr, der die Ordnung selbst bedroht und sogar zeitweise dysfunktional werden lässt. Ja, zweiter Bereich des Sonderforschungsbereichs ist dann die Auseinandersetzung mit dem Phänomen, wie es hier genannt wird, Ordnungszersetzung. Und hier befasst man sich unter anderem mit politischer Gewalt, passenderweise. Das tut insbesondere der Politologe Andreas Hasenclever. Und zwar am Beispiel, wie er schreibt, der Bedrohung politischer Ordnung in afrikanischen Entwicklungsländern. Und über das Forschungsdesign teilt er Folgendes mit, zitiere, in der Empirie zeigt sich, dass unter ähnlichen strukturellen Rahmenbedingungen uneinheitliches Protestverhalten beobachtet werden kann. Während manche Identitätsgruppen zu friedlichem Protest aufrufen und entsprechend handeln, mobilisieren andere ihre Anhänger für Gewalt und wenden diese auch an. Also ihr merkt schon, das ist auch durchaus verallgemeinerbar und nicht nur auf afrikanische Entwicklungsländer, wie er schreibt, zu beziehen. Im Rückgriff auf die Forschung zu sozialen Bewegungen untersucht das Teilprojekt die Rolle von Frames, wie er schreibt, also gemeint sind kollektive Deutungsschemata. Im Rückgriff auf die Forschung zu sozialen Bewegungen untersucht das Teilprojekt die Rolle von Frames bei der Mobilisierung von Identitätsgruppen zu friedlichem oder gewaltsamem Protestverhalten. Ziel des Teilprojekts ist es, Mikromechanismen herauszuarbeiten, die erklären, weshalb Identitätsgruppen im Kontext bedrohter Ordnungen friedlich oder gewaltsam gegen den Staat protestieren. Laut der Arbeitshypothese des Teilprojekts kommt es zu gewalttätigen Protestverhalten, wenn es gewaltbereiten Eliten gelingt, die Gruppenmitglieder davon zu überzeugen, dass sie sich als Gruppe in einem feindlichen Umfeld bewegen, dass sie existenziell bedroht sind und dass der Einsatz von Gewalt erfolgversprechend ist. Im Gegenzug protestieren Gruppen friedlich, wenn eine oder mehrere dieser Bedingungen nicht gegeben sind. Zur Fragestellung schreibt er, also worum geht's? Es werden, wie er sagt, Erklärungen gesucht, warum bei ähnlichen strukturellen Ausgangsbedingungen in manchen Gruppen, Subgruppen, gewaltmobilisierende Frames entstanden sind, während dies in anderen ausblieb. Und warum sich gewaltmobilisierende Frames in manchen Gruppen, Subgruppen verbreitet haben, während dies in anderen nicht geschehen ist oder nicht geschah. Ja, wie gesagt, verantwortlich dafür ist der Politologe Andreas Hasenclever. Und das, was er hier über afrikanische Entwicklungsländer sagt, denke ich, ist durchaus verallgemeinerbar. Denn im September 2010 führte er hier an der Universität Tübingen eine internationale Antiterrorkonferenz durch, wo es dann, man höre und staune, um Radikalisierungsprozesse und terroristische Gruppen in kapitalistisch verfassten Gesellschaften ging. Die Fragestellung entspricht genau der Fragestellung, wie wir sie hier jetzt bei allen anderen Projekten auch schon mitbekommen haben. Und sie lautet, wie es in einer Mitteilung zur Konferenz hieß, ich zitiere, weshalb bedienen sich manche Bürger demokratischer Staaten gewalttätiger Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser, ökologischer oder ethnischer Ziele? Dann noch ein bisschen vertieft. Bei dieser Konferenz unter dem Titel Radicalization in Western Society Preventing Homegrown Terrorism, da wurde dann nämlich dann auch direkt danach gefragt, wo ziviler Ungehorsam endet und Terrorismus beginnt, sowie danach, ob Terrorismus eher in weniger entwickelten Ländern entsteht oder in Gesellschaften, die von einem, wie es hieß, hohen Maß an Ungleichheit gekennzeichnet sind. Und wie auch in den anderen Fällen bestand auch im Falle dieser Konferenz eine enge Verbindung zu den Repressionsbehörden, namentlich den Geheimdiensten. An der Konferenz beteiligt war unter anderem Vertreter des Baden-Württembergischen Landesamts für Verfassungsschutz und eine Vertreterin des dänischen Inlandsgeheimdienstes. So, damit komme ich zum Schluss. Sicherheitsforschung, denke ich, wurde deutlich, folgt einem ganzheitlichen Konzept von Sicherheit. Das, denke ich, würde auch niemand von den Sicherheitsforschern in Abrede stellen. Vielleicht eher, wenn man dann das entsprechende Fremdwort dafür nimmt und von einem totalitären Konzept spricht. Ein totalitäres Konzept, das die Abwehr von allem und jeden und jedem, dass der oder die in irgendeiner Form als Bedrohung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung wahrgenommen wird, beinhaltet und dazu dienen soll, diese Gesellschaft resilient zu gestalten, widerstandsfähig zu gestalten. Daraus folgt natürlich folgerichtig eine enge Beziehung zu Repressionsbehörden aller Art, also Polizei, Militär, Geheimdiensten. Daraus folgt auch die Aufhebung der Trennung zwischen zivilen und militärischen Anwendungsbereichen. Einmal auf der Ebene der Akteure selbst, denn die Erkenntnisse, sei es in technischer Hinsicht, sei es in sozialwissenschaftlicher Hinsicht, werden natürlich explizit sogenannten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wie es dann immer so schön heißt, zur Verfügung gestellt. Und zu denen zählt selbstverständlich eben auch die Bundeswehr. Und selbstverständlich dienen diese Erkenntnisse der Rüstungsindustrie, wie es ja auch explizit beabsichtigt ist, zur Entwicklung, wie es so schön heißt, marktreifer Produkte. Und diese Aufhebung der Trennung zwischen zivilen und militärischen Anwendungsbereichen vollzieht sich natürlich auch auf der Ebene der Technik selbst. Denn, wie es ja auch in dem Zitat von Frau Amicht-Quinn zum Ausdruck kam, und wofür ich auch etliche Beispiele, weitere Beispiele geliefert habe, ist natürlich alles, was in diesem Bereich ziviler Sicherheitstechnik produziert wird, schlicht, wie es so schön heißt, Dual Use. Dieses totalitäre Sicherheitskonzept sieht des Weiteren vor, also wie gesagt, natürlich die Abwehr von Feinden, aber ebenso die Antizipation gesellschaftlicher Konflikte, die eventuell durch die Ausweitung von Überwachung und Repression bzw. deren flächendeckende Anwendung ausgelöst werden könnten. Und ebenso, wie ich es jetzt zuletzt, denke ich, deutlich gemacht habe, die Ausforschung all jener, die als nicht befriedbare Dissidenten gelten. In diesem Sinne, wer der Ansicht ist, sie lebe in einer Klassengesellschaft, die zu beseitigen ist, womöglich auch noch by any means necessary, sollte sich warm anziehen. Ich danke euch. Alles klar, an der Stelle möchte ich nochmal an die Redeliste erinnern und dann an euch. Gibt es denn Fragen? Videoüberwachungssysteme, die auffälliges Verhalten irgendwie erkennen sollen, worin soll sich das zeigen? Also guckt die Person irgendwie komisch oder reißt da nicht so eine Kopfbedeckung irgendwie aus irgendwie und praktisch, dass die Kameras nichts mehr machen können? Ja, wie gesagt, das sind natürlich Entwicklungen, die sozusagen im Fluss sind, ne, aber im Prinzip geht es genau darum, wie du sagst. Also, dass die Leute komisch gucken, hektischer sind als andere und sich in irgendeiner Form auffällig verhalten. So, das ist so der Ausgangspunkt, ja, dieser Untersuchung. Jetzt kommt die Big Band. Kannst du noch mal was zu zu dieser resilienten Gesellschaft sagen. Du hast das einmal kurz, glaube ich, skizziert, zum Beispiel dieser Stadt. Mhm. Also ich habe verstanden, also überall technische Überwachung, schon ab der Stadtplanung, aber da wurden auch Menschen, also die gesamte Bevölkerung soll dort eingebunden werden in diesem Konzept. Kannst du nochmal sagen, wie? Also muss ich mir das so vorstellen, wie in London gibt es überall Überwachungskameras, die BürgerInnen können sich das in ihr Wohnzimmer schalten und wenn sie irgendwas beobachten, rufen sie die Bullen oder? So etwa, denke ich, muss man sich das vorstellen. Das ist ja genau das Konzept, das denke ich, kam ja da ganz gut raus. Das ist ja genau das Konzept, dass das nur funktioniert, wie es heißt, wenn die Bürger sozusagen mittun. Man könnte es auch als, man könnte es natürlich auch als Aufruf zu flächendeckender Denunziation verstehen, ne? Dass also ganz klar gesagt wird, also dass sozusagen die Bürgergesellschaft erfährt da sozusagen eine Neudefinition beziehungsweise eine Formierung, ne? dass eben gesagt wird, ja, jeder ist sozusagen, jeder ist für die Sicherheit im öffentlichen Raum verantwortlich. Das heißt, jeder ist auch jeder muss also auch sozusagen sein Gegenüber in irgendeiner Form beobachten und eben auffällige Entwicklungen, was ihm so auffällig erscheinen mag oder ihr so auffällig erscheinen mag, dann eben an die entsprechenden Stellen melden. Ja, genauso, also nicht anders ist es zu verstehen. Und ja, und umgekehrt muss natürlich auch jeder bereit sein, der Perron sagt es ja auch ganz offen, muss auch jeder bereit sein, für die Herstellung öffentlicher Sicherheit natürlich entsprechende Opfer zu bringen, ist klar. Also das ja nicht echauffieren über öffentliche flächendeckende Videoüberwachung, das geht natürlich nicht zusammen. Ja, bitte. Wie soll dieses resiliente Bewusstsein geschaffen werden? Das muss irgendwie Propaganda oder Erziehungsmaßnahmen dazu umgesetzt werden. Sind schon ausgearbeitet oder werden die noch ausgearbeitet? Ich denke halt, dass diese Begleitforschung, ne, also die jetzt zum Beispiel hier auch das Internationale Zentrum Ethik in den Wissenschaften leistet, dass die natürlich ein ganz zentraler Bestandteil eben dessen ist, was du sozusagen jetzt meines Erachtens richtig als Propaganda für dieses sogenannte Resilienzkonzept bezeichnet hast. Denn das sozusagen ist ja das Perfide, ja, dass gesagt wird, naja, wir gucken uns das ja alles an, ne? Wir versuchen das ja alles sozusagen zu vereinen, ja, also natürlich berücksichtigen wir auch Datenschutzaspekte und selbstverständlich gibt es Leute, die mögen das jetzt nicht, oder Frau Amicht-Quinn sagt, wenn man durch so einen Körperscanner latscht und man hat jetzt aber keinen Normkörper, ja, dann können sich ja Leute dabei diskriminiert vorkommen und so weiter. Das wird alles sozusagen schon im Vorfeld diskutiert, ja, und es soll sozusagen schon darüber, ohne dass du jetzt eine direkte Propagandamaschine auffährst, soll schon sozusagen der Eindruck erweckt werden, naja, hey, puh, das ist ja alles nicht so wild, dient doch unser aller Sicherheit und überhaupt auch die kritischen Aspekte werden ja aufgenommen und berücksichtigt. Was natürlich sozusagen genau das ist, was du immer findest bei all diesen sozusagen dialogisch angelegten Konzepten, ja, dass es immer nur noch um das Wie geht, aber niemals mehr um das Ob. Ja, also dass es niemals mehr um die grundsätzliche Frage geht, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt in einer resilienten Überwachung sogenannten resilienten Gesellschaft mit totaler Überwachung, flächendeckender totaler Überwachung leben? Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu dem dritten Teil mit der Gegnerforschung. Du hast ja jetzt ein paar Projekte zu Widerstandsformen fixiert, die, wie ich finde, in einigen Fällen mit bemerkenswerter Offenheit mit Linksextremismus gleichgesetzt worden sind. Wie ist das denn, wie hat man sich die Verteilung vorzustellen? Gibt es auch entsprechende Forschungen zu Rechtsextremismus oder bezieht sich das alles auf Widerstandsgruppen? Also, ich müsste jetzt nochmal gerade ein bisschen, wenn du es jetzt genauer wissen wolltest, vielleicht können wir das dann hinterher machen, würde ich gerade nochmal das entsprechendes Papier raussuchen. Es gab dieses Jahr eine Konferenz, wo sich eben diese ganzen sozialwissenschaftlichen Begleitforscher getroffen haben. Und da wurde tatsächlich auch vor dem Hintergrund des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds über dieses Thema Naziterrorismus gesprochen. Erstaunlich war natürlich, oder besser gesagt gar nicht erstaunlich von dem Hintergrund dessen, wer die Protagonisten dieser Forschungsprojekte sind, dieser Forschungsanstrengungen sind, wer das dann dort gemacht hat. Und das war natürlich ein Armin Fahl Traugbar, ja, und wenn man dessen Expertise in Anführungsstrichen zum NSU liest, ja, dann fragt man sich sozusagen, was der Mann eigentlich den ganzen Tag tut. Ja. Das zeichnet sich nämlich insbesondere dadurch aus, dass natürlich die Verbindung zu staatlichen Repressionsbehörden natürlich komplett ausgeblendet wurden. Ja. Oder weitere Expertisen im Rahmen dieses Kongresses kamen dann zum Beispiel von solchen wunderbaren sogenannten Extremismusforschern wie Uwe Backes und Eckhard Jesse, ja, die sich ja bis heute dadurch auszeichnen, dass sie ständig an einer Verharmlosung des Naziterrorismus arbeiten, ja, und versuchen immer wieder in den Vordergrund zu spielen, dass das eigentliche Problem ja hier der Linksextremismus sei und vor allen Dingen auch die Verbreitung sogenannter linksextremistischer Einstellungen in der Bevölkerung und die hohe Akzeptanz dafür, was dafür sorge, dass man eben das und natürlich auch die Medien natürlich, was alles dafür sorge, dass die Bedrohung durch den sogenannten Linksextremismus eben nicht entsprechend adäquat wahrgenommen würde, sondern mal eben einseitig sozusagen sich auf den Rechtsextremismus fokussiert. Und denke, innerhalb dieser Konferenz hatte das ganz klar die Funktion eines Feigenblatts, weil man eben auch nicht anders konnte. Die Morde des NSU waren eben waren offen zutage getreten und die gesellschaftliche Diskussion dazu lief, und deswegen musste man auch irgendwas dazu sagen. Damit es aber nicht in die politisch falsche Richtung geht, holte man eben die altgeprüften Totalitarismus- und Extremismus-Campen ran, wie einen eben Fall Traugbar, Jesse oder Backe. Was es heißt, da wird für unsere Sicherheit gesorgt. So tritt es ja mal an. Es geht hier um unsere Sicherheit, und dann muss man ja aufpassen. Dieses Unsere, da gab es ja viele Beispiele jetzt dafür, das kann man ja mal in Frage stellen. Da kommt es darauf an, dass ein Staat seine Sicherheit garantiert gegen alle möglichen Umtriebe, was ihn gefährden. Das heißt halt, alles observieren, schon mal im Vorfeld, bevor überhaupt irgendwas passiert, alles observieren, alles wissen, dass wenn irgendwas anbrennt, man schon mal alles weiß und alles unter Kontrolle hat. Staatlicherseits, ne? Das ist eine Gegnerschaft, die da aufgemacht wird, die da drin steht. Ja. Zur Ergänzung. Ich fand die Frage jetzt, hat mich ein bisschen überrascht, woher werden die Rechten denn auch observiert? Weil ich denke, die Parteilichkeit, das kam eigentlich an den Äußerungen, so ein Zitat schön raus, die Parteilichkeit besteht darin, dafür sorgen zu wollen, dass der kapitalistische Ablauf nicht in Frage gestellt wird. Und wenn es durch Rechte ist, fallen die sicherlich irgendwie auch drunter. Aber die Parteilichkeit ist nicht, dass es nur Linke trifft, sondern dass hier in der Wissenschaft hergeht und sagt, ich bin dafür da, mir zu überlegen, wo könnten bescheuerte oder wirkliche Gefahren bestehen. Wobei auch eins klar ist, dass die Gefahr, die, was weiß ich, also das hört sich beim Vorredner gut, nicht in meiner Sicherheit schädlichen Nahrungsmittel ist, da müssten Sie ja die Nahrungsmittelindustrie untersuchen, sondern die untersuchen dann, ob ein Terrorist vielleicht in das Wasserwerk ging. Ja, das deutlich zu machen, da wollte ich deutlich machen, mir ist aufgefallen, das ist ja zum Teil vom wissenschaftlichen Standpunkt wirklich bescheuert, was die da annehmen, auch an Gefährdung. Beides, kommt beides vor. Ja, Wie gesagt, es geht schon tatsächlich um das Funktionieren, deswegen auch diese wunderbaren Namen. Und das ist ja, was ich denke, was ich versucht habe deutlich zu machen, was vielleicht noch ganz gut rausgekommen ist. Das sind ja sozusagen wie Abziehfolien, die man übereinander legen kann. Ne? Und es geht eben jeweils, wie der Kollege auch gerade gesagt hat, natürlich um das Funktionieren der bestehenden Gesellschaftsordnung. Und um in dem Zusammenhang nochmal auf die in Anführungsstrichen Bedrohung, ja, durch in diesem Sinne vermeintliche Bedrohung durch Nazi-Terroristen zu sprechen zu kommen. Wen hat der NSU ermordet? Ja, das waren Migranten. Ja, den Ablauf der Geschäfte tangiert es hier nicht. Das ist mal in einem Artikel für die Junge Welt geschrieben. Neonazis vergreifen sich nicht an deutschen Wirtschaftsführern. Das machen sie nicht so. Und von daher stellen sie auch den Ablauf der Geschäfte hier nicht in Frage. Und damit sind sie per Definition auch in diesem Sinne uninteressant für sowas wie Gegnerforschung. Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Also, du hast dich jetzt ja konzentriert auf so die deutsche Forschungslandschaft, was es dazu gibt. Mhm. Und klar, also man kann ja auch gar nicht alles zeichnen, aber mich würde doch noch mal interessieren, irgendwie, ob es da nicht schon auch so eine internationale Scientific Community zu gibt, die auch vielleicht Konferenzen oder sowas macht und sich untereinander vernetzt, weil es gibt ja nicht nur so eine deutsche Rahmenrichtlinie für Sicherheitsforschung, das gibt es ja auch auf europäischer Ebene. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt gerade sowas wie dieses Terras-Index, also irgendwie, welche Auswirkungen hat Außenpolitik auf den Homegrown Terrorism, dass das dann auch wirklich in den USA bestimmt ebenfalls untersucht wird. Also, gibt es da irgendwelche prägnanten Konferenzen oder irgendwelche Forschungszusammenhänge international oder europaweit auch? Also eine Sache habe ich mir mal, oder zwei Sachen habe ich mir mal etwas genauer angeguckt. Denn ich arbeite ja auch für dieses Internetportal germanforeignpolicy.com, deswegen gucke ich mir die Sachen natürlich immer aus dem Blickwinkel an, sozusagen, was passiert hier. Aber natürlich gibt es, wie du richtig sagst, diese internationale Vernetzung an zwei Punkten. Wieder einmal mehr Fraunhofer. Fraunhofer Gesellschaft macht regelmäßig eine Konferenz, nächstes Jahr wieder natürlich, mit dem schönen Titel Future Security. Da hast du sozusagen so ein internationales Symposium, wo Experten, Wissenschaftler, Techniker aus allen Bereichen der Repressions- und Überwachungsproduktion sozusagen zusammenkommen. Also sei es jetzt sozusagen, ob das jetzt Polizeiexperten sind, ob es Militärs sind, ob das Rüstungsindustrielle sind. Und der andere Bereich, wo du ebenfalls so einen Vernetzungszusammenhang hast, auch wieder Fraunhofer, die wirklich also auch viel, wie gesagt, auf der internationalen Ebene machen, das nennt sich dann Internationales Symposium on International Symposium on Non-Lethal Weapons, also NLW, wo es dann darum geht, wo es dann explizit wirklich darum geht, hier Crowd and Riot Control, Aufstandsbekämpfung mit eben nicht oder weniger tödlichen Waffen, was jetzt auch schon seit einer ganzen Weile gemacht wird. Dazu gibt es dann eine europäische Forschungsgruppe, in der dann aber mit nicht nur Staaten der EU sind, sondern das geht dann auch bis hin nach Russland zum Beispiel. Also auch russische Vertreter nehmen regelmäßig an diesem Symposium on Non-Lethal Weapons teil. Ja, vielleicht war das nur meine sehr persönliche Wahrnehmung, aber teilweise kam der Vortrag so ein bisschen empört mit einem zynischen Einschlag rüber. Also was hat dich bei deiner Forschung am meisten überrascht, weil dass sich der kapitalistische Staat selbst schützen will, ist jetzt nicht so überraschend. Und dass sich irgendwelche etablierten Forscher dafür hergeben, ja auch nicht unbedingt. Nee, überraschend ist es nicht, gebe ich dir recht. Was soll ich jetzt dazu sagen? Nein, natürlich, es ist natürlich nicht überraschend. Es ist bloß wichtig, denke ich mal. Also wenn es empört rüberkam, dann war das von meiner Seite aus nicht unbedingt intendiert. Ja, also das wollte ich jetzt nicht irgendwie der insofern hier empört auftreten, sondern ich wollte einfach mal versuchen, ein Bild zu zeichnen, was auf dem Sektor passiert. So wie umgekehrt die staatliche Seite ja auch ein Bild davon zeichnet, was sie denken, was so im, sagen wir mal, linksradikalen Spektrum sich so abspielt. Eben, ist ja letztendlich auch ein Stück weit Gegnerforschung von dir, oder? Wenn du so willst, natürlich. Selbstverständlich. Ja, wenn du so willst, dann mach ich den ganzen lieben langen Tag nichts anderes, denn ich guck mir solche sogenannten Zivilschutzübungen an, wie Lükex, ich guck mir die Entwicklung militärpolitischer Strategien in Deutschland an und so weiter und so fort, also selbstverständlich. Wenn man ja immer ein bisschen Gefahr läuft, sich zu blamieren, wenn man dann doch nochmal empört ist, geht es mir schon ein bisschen so, dass ich nicht empört oder überrascht bin, dass das alles stattfindet, aber das Ausmaß, in dem das hegemonial ist, an den Hochschulen, das finde ich schon empörend, dass die Hochschule oder die Wissenschaft eigentlich gar kein Feld mehr ist, wo die verschiedenen Kräfte da noch miteinander ringen und auf der anderen Seite zum Beispiel auch mit Forschung, wie diese Verhältnisse überwunden werden könnten oder warum das auch notwendig ist, sondern dass mittlerweile diese Sicherheitsforschung und auch Militärforschung, wie hier in Tübingen, so nahezu unwidersprochen dasteht oder wenn ihr widersprochen wird, dann halt aus dem Kreis eher vereinzelter Studierender oder Gewerkschaftler, aber eigentlich nicht aus dem akademischen Feld, aus dem wissenschaftlichen Establishment oder so selbst. Und das Ausmaß finde ich schon auch irgendwie ein bisschen erklärungsbedürftig, also wie das so weit kommen konnte. Ja gut, da gebe ich, bin ich ganz bei dir. Das ist in der Tat, da hat sich in der Tat in den letzten 20 Jahren seit der sogenannten welthistorischen Wende einiges verändert. Ne? Das ist also die Universitäten sind tatsächlich nur noch als funktional zu begreifen im Sinne kapitalistischer Wertung in jeder Hinsicht. So, ne? Und es gibt eben keine, und darüber gibt es auch keine Auseinandersetzung mehr, oder fast keine Auseinandersetzung mehr. So, ne? Zumindest nicht bei denen, die innerhalb des Wissenschaftsbetriebs irgendwas zu sagen haben. Ja. Das sehe ich auch so. Aber hast du da auch eine Erklärung dafür, warum sozusagen diese Auseinandersetzung sich zumindest Wissenschaft, also im Bereich der Wissenschaft komplett erledigt zu haben scheinen? Naja, ich meine, ich sag mal so, ich habe bis 93. So ein Hasenclever so offen machen. Die müssen sich ja gar keine Mühe mehr geben, das irgendwie. Naja, ich denke zum Beispiel das Pendant dazu, ne, ist halt, dass tatsächlich kritische, emanzipatorische Ansätze im Wissenschaftsbetrieb halt auch systematisch geschliffen wurden. Ne? Das, denke ich, ist sozusagen das Pendant dazu. Das eine bedingt auch das andere, beziehungsweise diese beiden Entwicklungen sind auch untrennbar miteinander verbunden. Ich, wie gesagt, kann da nur irgendwie nochmal auf sozusagen meine Zeit als Student zurückkommen, als ich habe das Studium an der FU damals 93 abgeschlossen. Und das war unglaublich. Ja? Also ich konnte zuvor am Otto-Suhr-Institut bei Marxisten studieren. Gegen Ende meines Studiums ging das da nicht mehr. Ja. Die Leute wurden systematisch aus dem Wissenschaftsbetrieb rausgedrückt oder entfernt. Ja. Und das, denke ich, ja, das, diese Ausrichtung, ja, die hat, die oder anders formuliert, was wir sehen, ist sozusagen das Endprodukt dieser Ausrichtung auf Kapitalinteressen. Das können wir uns gerade jetzt hier im Moment anschauen und deswegen denke ich, ist das auch, ja, hast du da auch keinen großen Widerspruch mehr. Und bei dem ganzen Druck, der auch auf die Studierenden ausgeübt wird, ist es dann auch wenig verwunderlich, wenn da an dem Punkt nochmal Leute von sich aus eine kritische Auseinandersetzung zu anfangen. Ja. Das bei den Modellen und dann der Herr im Roten. Die Ausrichtung der Universität, so wie beschrieben und wie man es feststellt, die passt ja sehr gut zu dem politischen Auftrag. Und zwar quer durch alle Fakultäten. Also der Ingenieur wird ausgebildet, damit Siemens auf dem Weltmarkt erfolgreich ist. Der Mediziner und der Psychologe werden ausgebildet, damit sie die Leute, die bei dem Produktionsprozess hart rangenommen werden und hier und da mal schlapp machen, dass die wieder repariert werden. Der Politologe, der kümmert sich darum, um Ordnung, wie die Ordnung aufrechterhalten bleibt. Und die Sicherheitsprojekte, die du jetzt vorgestellt hast, die darum dafür, sich zu überlegen, wie man diese Ordnung, Sicherheit, sicher aufrechterhält. Das alles prima zum politischen Auftrag. Also mein Beitrag, ich hatte eigentlich auch den gleichen Eindruck, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich habe auch den Eindruck, bei den ganzen Zitaten, wenn da, die waren ja zum Teil auch methodisch, was man alles machen muss. Und das waren doch alles die gängigen bürgerlichen, wissenschaftlichen Methoden, die in der ganzen Wissenschaft auch angewendet werden. Autobiografie, Interviews. Aktstudium der Staatsanwaltschaft, ja. Also ich wollte jetzt mal nicht nur betonen, dass es da eine gewisse Ferne gibt, sondern vielleicht gibt es auch leider auch eine Gemeinsamkeit in der Wissenschaft und in dieser Wissenschaft. Nur, dass sie ja wirklich einen parteilichen Zweck gleich am Anfang setzt. Ja, aber wenn ich dann kurz... Tübingen ist ja jetzt Exzellenzuniversität, ne? Es werden ganz viele neue Lehrstühle drüber finanziert und Arbeitsgruppen und es fließt jetzt für einen kurzen Zeitraum total viel Geld rein und davon werden Gebäude gebaut und Stellen geschaffen und damit wird dann irgendwann zu Ende sein. Und das heißt, an anderen Stellen muss radikal zusammengestrichen werden. Das heißt, das ist unmittelbar auch für die Beteiligten absehbar, dass das System auch da mehr Verlierer als Gewinner sozusagen produzieren wird. Und also das entzieht sich schon ein bisschen meinem Verständnis, dass es entweder niemand kapiert oder es allen egal ist. Also auch den Leuten in den sozialwissenschaftlichen Lehrstühlen, die da jetzt vielleicht intrinsisch oder gar nicht primär jetzt irgendwie mit der Absicherung des kapitalistischen Systems beschäftigt sind oder selbst wenn, dann. Und das war ja bei Bachelor und Master auch schon so. Also die ganzen Reformen werden ja hingenommen und überhaupt nicht kritisiert von denen, die sie eigentlich betreffen. Und gilt es natürlich in anderen Bereichen auch noch so, aber gerade an der Universität finde ich ja dann schon ein bisschen erstaunlich, dass es niemand durchsteigt. Es ist vorhin viel gesprochen worden über den Zusammenhang, dass bei diesen ganzen Konferenzen oder auch Übungen immer Bundeswehrbeteiligte mit dabei gewesen sind. Hört sich so an, als wäre das sozusagen für den Einsatz der Bundeswehr im Äußeren. Aber wir haben ja durch das Verfassungsgerichtsurteil für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren ja ein bisschen eine andere Lage, wenn ich das mal so sagen darf. Wie schätzt du das ein? Das ist, aber den Eindruck wollte ich auch nicht erwecken. Also deswegen habe ich auch zum Beispiel nochmal über diese Übung hier Lükex gesprochen. Ne? Also das ist ja sozusagen, da wird ja der der Einsatz der Bundeswehr im Innern trainiert. Das ist ja integraler Bestandteil dieser Übung. Also das wollte ich auch so nicht verstanden wissen, dass es nur um die Bundeswehr in Interventionskriegen geht. Nein, es geht schon um den Einsatz der Bundeswehr gegen die eigene Bevölkerung. Ganz klar. Also sei es, dass Expertise beigesteuert wird, jetzt meinetwegen im Falle dieses diesjährigen Manöverszenarios in puncto Mikrobiologie, sei es aber auch, wie du richtig sagst, in Bezug auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass eben auch Kriegswaffen im Inland zum Einsatz kommen könnten. So. Das ist dann eben auch etwas, ne, das ist dann eben auch eine Kernfähigkeit, die eben nur die Bundeswehr besitzt. Ne. Ganz kurz die Drohnen angesprochen, der Drohnenforscher. Inwiefern werden denn Drohnen in Deutschland und in Europa schon eingesetzt zur Überwachung von Demonstrationen und Versammlungen? Also meines Wissens, Mari, vielleicht kannst du ja da auch noch was zu sagen, aber meines Wissens sind Drohnen bei verschiedenen Länderpolizeien und auch bei der Bundespolizei im Einsatz. Ich kann dir jetzt nur einfach nicht sagen, wann, wo, sozusagen welcher Einsatz konkret irgendwie damit gefahren wurde. Ich weiß aber, dass es verschiedene Landespolizeidienststellen gibt und eben auch die Bundespolizei, die über die Dinger verfügen. Und es wird natürlich nicht an die große Glocke gehängt, was damit jetzt genau gemacht wird. Okay. Nur vielleicht ganz kurz noch zu den Drohnen. Also, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Es wird ja auch nicht nur tatsächlich jetzt von so den genuinen Repressionsbehörden eingesetzt, sondern es gab zum Beispiel neulich ein Gerichtsurteil, was der Deutschen Bahn untersagt, Drohnen einzusetzen gegen Graffiti-Sprayer. So, das ist auch gesellschaftliche Repression. Genau. Und die Telekom hat doch dieses Projekt irgendwie kilometerweit ihre Kabel mit irgendwelcher komischer Nano-Flüssigkeit zu übergießen, wo kleine Telekom-Logos drauf sind oder so, damit diese Kabel irgendwie fleißig geklaut werden, als solche nachweisbar sind. Was mich auch gewundert hat, von Indec hast du jetzt nichts gesagt, aber da sind ja Drohnen auch irgendwie integral. Also auch das, was du gesagt hast, halt irgendwie intelligente Software zur Auswertung von Videoüberwachung. Und da sollen Drohnen halt als mobile Überwachungskameras irgendwie dienen. Und wenn jemand zweimal im Auto rumläuft, dann soll man das erkennen. Und die Drohnen verfolgen ihn dann so lange, bis die Polizei da ist. Ja, das lässt sich alles auch wunderbar natürlich miteinander kombinieren. Ist ja auch so konzipiert. Also ja, und das sind norddeutsche Konzerne genauso dran beteiligt wie die Uni Wuppertal und irgendwie Uni Warschau etc. Die Informationsstelle Militarisierung veröffentlicht in einer Woche einen Drohnenforschungsatlas, wo die verschiedenen Standorte und Projekte ausführlich beschrieben werden. Okay, dann vielen Dank für die ganzen Beiträge. Vielen Dank, Pierre Heinelt, für den schönen Vortrag. Gerne, gerne. Danke für die Blumen. ja. Kurz eine Ankündigung machen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, morgen bei der ortsgleichen Zeit ist eine Veranstaltung zu Diskussionsveranstaltungen zu Waffenhandel. Aber im Moment ist er nicht nachgedacht.